paar Stunden, bestimmt schon ein paar Stunden. Jetzt ist die Sonne schon fast weg. Ich kann sie nicht mehr sehen. Wenn wirklich einer hierher kommt, wird er vorüber. Den schönsten Grashalm bringen, den schönsten Grashalm bringen.